Da nahten alle Heeresobersten mit Johanan, dem Sohne Karias, und Asaja, dem Sohne Hofajas, und allem Volke vom Kleinsten bis zum Größten und sprachen zum Propheten Jeremia, lass doch unsere Bitte bei dir Erhörung finden und bete für uns zu Jahwe, deinem Gotte, für diesen ganzen Überrest, denn unser sind nur wenige von vielen übrig geblieben, wie du selbst hier an uns siehst, und es möge uns Jahwe, dein Gott, den Weg kundtun, auf dem wir gehen, und die Weisung, die wir ausführen sollen. Der Prophet Jeremia aber antwortete ihnen, gut. So will ich denn zu Jahwe, eurem Gotte, beten, wie ihr wünscht, und den ganzen Bescheid, den Jahwe euch gibt, will ich euch kundtun, nicht ein Wort werde ich euch vorenthalten. Sie aber sprachen zu Jeremia, Jahwe soll wahrhaftiger und zuverlässiger Zeuge wider uns sein, wenn wir nicht genau der Weisung gemäß handeln werden, mit der Jahwe, dein Gott, dich zu uns sendet, es sei Gutes oder Schlimmes, auf das Gebot Jahwes, unseres Gottes, zu dem wir dich jetzt senden. Wollen wir hören, damit es uns wohl ergehe, weil wir auf das Gebot Jahwes, unseres Gottes hören. Nach Ablauf von 10 Tagen nun, da erging das Wort Jahwes an Jeremia, und er berief Johanan, den Sohn Karias, samt allen Heeresobersten, die bei ihm waren, und allem Volke, vom Kleinsten bis zum Größten, und sprach zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, damit ich euer Gebet vor ihn brächte, wenn ihr in diesem Lande bleiben werdet, so will ich euch aufbauen und nicht wieder einreißen und euch einpflanzen und nicht wieder ausreißen, denn ich habe genug an dem Unheil, das ich euch angetan habe. Ihr braucht euch nicht vor dem Könige von Babel zu fürchten, vor dem ihr nun in Furcht seid, ihr braucht euch nicht vor ihm zu fürchten, ist der Spruch Jahwes, denn ich bin mit euch, euch zu helfen und euch aus seinen Händen zu erretten. Ich will euch bei ihm Erbarmen finden lassen, dass er sich euer erbarmt und euch auf euren Grund und Boden zurückkehren lässt. Falls ihr aber denkt, wir wollen nicht in diesem Lande bleiben, indem ihr auf das Gebot Jahwes, eures Gottes, nicht hört, vielmehr sprecht, nein. Sondern nach Ägypten wollen wir ziehen, dass wir nicht Krieg erleben und Trompetenschall hören und nach Brot hungern müssen, und dort wollen wir bleiben. Nun denn, so hört das Wort Jahwes, ihr von Juda übriggebliebenen, so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, wenn ihr wirklich Miene macht, nach Ägypten zu ziehen, und hinzieht, um dort als Fremdlinge zu weilen, so soll das Schwert, vor dem ihr euch jetzt fürchtet, euch dort erreichen in Ägypten, und der Hunger, vor dem euch jetzt bangt, wird euch dorthin auf den Fersen folgen nach Ägypten, und dort sollt ihr umkommen. Und alle Männer, die Miene machen, nach Ägypten zu ziehen, um dort als Fremdlinge zu weilen, sollen durch das Schwert, den Hunger und die Pest umkommen, und keinem von ihnen soll's gelingen, vor dem Unheil, das ich über sie kommen lassen will, zu entfliehen und sich zu retten. Denn so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, gleich wie sich mein Zorn und mein Grimm über die Bewohner Jerusalems ergossen hat, also soll sich mein Grimm über euch ergießen, wenn ihr nach Ägypten zieht, und ihr sollt zu einem Gegenstande der Verwünschung und des Entsetzens, des Fluchs und der Beschimpfung werden und diese Gegend nicht wiedersehen. So hat euch nun, ihr von Juda übriggebliebenen, Jahwe geboten, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen. Merkt euch wohl, dass ich euch heute verwarnt habe, denn ihr betrogt euch selbst damit, dass ihr mich zu Jahwe, eurem Gotte sandtet, indem ihr spracht, bete für uns zu Jahwe, unserem Gott, und gib uns genau nach dem Bescheide, den Jahwe, unser Gott erteilen wird, Kunde, damit wir danach handeln. Ich habe ihn euch nun heute kundgetan, aber ihr habt auf das Gebot Jahwes, eures Gottes, nicht gehört und zwar in Bezug auf alles das, womit er mich an euch gesandt hat. Und nun, so merkt euch wohl, dass ihr durch das Schwert, den Hunger und die Pest umkommen werdet an dem Orte, wohin es euch gefällt zu ziehen, um dort als Fremdlinge zu weilen.